1a und 1b. Das ist ja echt schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ja, finde ich auch. Nehmt ihr auch ein Bier? Dann gehe ich mal zur Theke und bestelle uns was. Das musst du nicht. Hier kann man jetzt per App bestellen. Im Ernst, Dominique? Das ist ja verrückt. Dann müssen die Kellner gar nicht mehr zum Tisch kommen? Naja, doch. Sie müssen uns ja die Getränke bringen. Aber man kann auch per App zahlen. Da hat man dann keinen Kontakt mehr zum Personal. Das finde ich aber schon seltsam. Das ist irgendwie so unpersönlich. Also ich finde die App ziemlich praktisch. Du musst kein Bargeld mitnehmen und es ist kein Problem, wenn das EC-Kartengerät mal wieder nicht funktioniert. Und es geht schneller, weil man nicht warten muss, bis mal einer vom Servicepersonal vorbeikommt. Tja, die Digitalisierung verändert das Leben. Ich glaube, diesen Trend kann man nicht mehr aufhalten. Und wenn ich dafür mein Getränk schneller bekomme, warum nicht? Also ich finde das mit der Digitalisierung manchmal ein bisschen bedrohlich. Ich meine, das wirkt sich auf alle möglichen Bereiche in unserem Leben aus. Wenn alles nur noch digital über Apps und Programme läuft, gehen Gefühle und Sinneseindrücke verloren. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel: E-Books. Natürlich ist es praktisch, immer alle seine Lieblingsbücher dabei haben zu können, ohne viel zu tragen. Aber für mich ist das trotzdem nichts. Mir fehlt einfach das Gefühl von Papier in meinen Händen. Ich weiß schon, was du meinst, Alina. Geht mir ähnlich. Ich habe auch lieber ein richtiges Buch in der Hand. Und ich liebe den Geruch von Papier. Bücher lesen ist wirklich etwas, was man mit allen Sinnen erleben kann. Ja, der Geruch macht schon ein besonderes Feeling. Aber E-Books haben schon echt Vorteile. Auf meinem E-Book-Reader kann ich bis zu 2000 Bücher speichern. So brauche ich kein Bücherregal mehr und habe in meiner Wohnung mehr Platz für andere Dinge. Also, da geht's mir ganz anders als dir, Julia. Ich liebe mein Bücherregal. Ich finde es schön, dass all meine Bücher einen Platz in meinem Zimmer haben. Ich würde auch niemals alte Bücher wegschmeißen. Da hängen so viele schöne Erinnerungen dran. Zum Beispiel an meine Kindheit. Also, ihr müsst schon zugeben, E-Books sind genial. Man kann so viel mehr damit machen als mit einem normalen Buch. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die meisten E-Book-Reader eine Übersetzungsfunktion haben? So kann man zum Beispiel auch englische Bücher lesen und unbekannte Wörter nachschlagen. Das ist echt super. Beim Lesen nebenbei noch Sprachen lernen. Und es ist viel ökologischer. Überleg doch mal, wie viele Bäume sterben müssen für die ganzen gedruckten Bücher. Naja, auch für die Produktion von Tablets und E-Book-Readern braucht man einen Haufen Rohstoffe. Ja, da hat Alina recht. Und du brauchst Energie, um den E-Book-Reader aufzuladen. Aber ich kann dich schon auch verstehen, Julia. Inzwischen gibt es tolle Geräte, die sogar Bilder in guter Qualität anzeigen können. Aber nochmal zum Thema Sprachenlernen. Also, wenn ich eine Sprache lerne, dann will ich das auch mit einem richtigen Buch machen. Ich muss die Wörter markieren und mir auch etwas dazu notieren können. Alles, was ich digital auf einem Bildschirm lese, vergesse ich viel schneller. Es ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass man besser lernt, wenn man mehrere Sinne aktiviert. Alles, was wir mit unseren Sinnen verbinden, also mit einem Geräusch, einem Geruch oder eben einem Gefühl, kann man sich besser merken. Also da sind dann richtige Bücher die bessere Wahl, denke ich. Ja, das sehe ich auch so. Tja, schon krass, wie Digitalisierung das Leben und unsere Wahrnehmung beeinflusst.